Frisbee außer Kontrolle. Die Fellfreunde verbrachten den Tag mit Ryder am Strand. Wir spielen Frisbee. Die schnapp ich mir. Ein Sprung. Toll. Und Sky hatte die Frisbee-Scheibe erwischt. Cool, du hast es echt drauf. Super, Sky. Die Hündin brachte die Scheibe zu Ryder zurück, der sie wieder in die Luft warf. Und jetzt bin ich dran. Ich krieg sie, ich krieg. Aber Marshall stolperte über seine Pfoten. Eine Nase voll mit Sand. Nun rannte Rubble los. Die gehört mir. Falsch gedacht. Jetzt nicht mehr. Der Robohund hatte mehr Glück als die Fellfreunde. Ja, Robohund. Kein Wunder, er konnte ja auch fliegen. Gut gefangen, Robohund. Also, wer ist als nächster dran? Ich bin als nächster. Aufgeregt flitzten alle im selben Moment los und landeten im Sand. Alle bis auf den Robohund, der die Frisbee-Scheibe wieder erwischte. Oh, so gut wie du kann das keiner von uns. Der kleine Alex fand das alles sehr spannend. Ryder, darf ich es auch mal versuchen? Na klar, Alex. Du hältst sie einfach so und wirfst. Ist gut. Gleich fliegt sie so weit wie nie. Alex' erster Versuch ging ziemlich daneben. Oder auch nicht. Versuch es nochmal, Alex. Übung macht den Meister. Doch der Robohund gab plötzlich merkwürdige Geräusche von sich. Du hast so viel getobt, ich glaube, wir müssen deinen Akku aufladen. Und du übst inzwischen, Alex. Das wird schon. Alles klar. Ihr kommt mit. Danke, Ryder. Tschüss, meine Freunde. Gespannt versuchte Alex erneut sein Glück. Wieder ohne Erfolg. Ich schaff's nicht, dass sie fliegt. Doch da sauste etwas anderes an ihm vorbei. Komm wieder zurück! Gefolgt von Herrn Segelohr. Ja? Das war doch keine normale Frisbee-Scheibe. Hey! Herr Segelohr, was ist das? Das ist das Allerunglaublichste, was ich je erfunden habe. Der Sausewind 3000. Eine Frisbee mit eingebautem Turbomotor, die nach dem Wurf automatisch zu dir zurückfliegt. Und die er jetzt endlich auffing. Jedenfalls fast. An den Feinheiten muss ich noch arbeiten. Darf ich auch mal? Sie ist zwar noch nicht ganz fertig, aber du kannst sie testen. Cool. Es geht los. Ja. Alex schleuderte die Frisbee-Scheibe mit dem Turbomotor hoch in die Luft. Ja. Ja, sie fliegt. Ich hab's geschafft. Und sie flog weiter und weiter. Muss sie nicht zu mir zurückkommen? Eigentlich schon. Das tat sie aber nicht. Nicht wegfliegen, Sausewind! Herr Pfeffer stand oben auf einer Leiter, die an seinem Restaurant lehnte, als Sausewind unter seinen Beinen hindurchflog und dabei die Leiter umstieß. Was war denn das? Er konnte sich gerade noch an dem Eingangsschild festklammern und baumelte nun in der Luft. Ich muss die Paw Patrol rufen. Gleich um die Ecke stand das Rathaus mit dem großen Tulpenbeet, auf das Bürgermeisterin Gutherz sehr stolz war. Gegen die Turbo-Frisbee-Scheibe konnte sie allerdings nichts ausrichten. Meine schönen Tulpen! Die Frisbee hatte der Hälfte der Blumen einfach den Kopf abgeschnitten. Oh, meine Henrietta-Statue! Und der goldenen Statue den Hahnenkamm. Aber es kam noch schlimmer. Meine Henrietta! Die Bürgermeisterin hatte die Handtasche mit ihrem Lieblingshuhn nämlich auf der Bank abgestellt und die Tasche verhakte sich in der Turboscheibe. Frau Gutherz machte einen Riesensatz, ich hab dich, erwischte die Tasche und fand sich ganz oben auf dem Rathausturm wieder, wo sie im Kreis herumgewirbelt wurde. Dabei rutschte ihr aber die Tasche aus der Hand. Diese fiel zu Boden und genau auf die Bank, wo Henrietta erst einmal ein Schläfchen machte. Ich muss Ryder anrufen. Der hatte den Robohund an die Ladestation angeschlossen und tobte nun mit den Fellfreunden über die Wiese vor der Zentrale. Hallo, Herr Pfeffer. Wie läuft's? Schlecht. Ich hänge an meinem Schild und komme nicht mehr runter. Ein seltsames Flugobjekt hat mir die Leiter unter den Füßen weggeschleudert. Keine Sorge, das machen wir schon. Kein Einsatz. Frau Bürgermeisterin. Ryder! Ryder, schnell komm her. Ich sitze auf dem Rathausturm fest. Die Abenteuerbucht wird von einer fliegenden Untertasse angegriffen. Sieh nur, was sie mit meinen Tulpen angerichtet hat. Und der Henrietta-Statue. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Keine fliegende Untertasse zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Die Hunde stürmten geradewegs zu dem gläsernen Fahrstuhl hinüber. Doch Marshall wollte unbedingt die Frisbee-Scheibe mitnehmen. Allerdings stolperte er. Pass auf! Und rutschte seinen Freunden auf der Scheibe hinterher. Haha, diesmal hat die Frisbee mich geworfen. Der Fahrstuhl brachte sie hinauf ins oberste Stockwerk. Und unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Fellfreunde, eine merkwürdige fliegende Untertasse richtet überall Schaden an. Hoppla, die kleine fliegende Untertasse ist ein großes Problem. Ja, ganz genau. Für diesen Einsatz brauchen wir... Marshall, du musst mit deiner Leiter Herrn Pfeffer von seinem Schild runterhelfen. Marshall, macht's. Und Rubble, du musst Bürgermeisterin Gutherz mit deinem Kran vom Rathausdach runterholen. Rubble ist der Retter. Und Rocky. Du reparierst mit deinem Werkzeug die Henrietta-Statue. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder rutschte die Stange hinunter und sprang auf sein Quad. Marshall, Rocky und Rubble nahmen lieber die Rutsche, sausten auf ihr hinab bis zu den Garagen und sprangen in ihre Fahrzeuge. Mit Ryder an der Spitze rasten sie los. Kaum hatten sie die Abenteuerbucht erreicht, teilten sie sich auf. Ryder und Marshall fuhren zu dem Restaurant von Herrn Pfeffer. Ich bin so froh, dass ihr da seid, Ryder. Ich kann mich nicht mehr halten. Marshall, kommt und holt sie runter. Marshall? Leiter hoch! Erleichtert kletterte Herr Pfeffer die Stufen der Feuerwehrleiter hinunter. Danke, Marshall. Oh, ich habe meinen Eimer oben vergessen. Eigentlich hat er nämlich das Schild putzen wollen. Das ist nicht schlimm, ich hole ihn. Marshall hatte den Eimer gerade geschnappt, als etwas Flaches angesaust kam und ihm den Eimer glatt aus den Pfoten riss. Nichts passiert. Das war die fliegende Untertasse. Sofort nahmen Ryder und Marshall die Verfolgung auf. Rocky kümmerte sich unterdessen um die Statue. Die Henrietta-Statue ist fast repariert. Rubble war direkt zum Rathaus gefahren. Und die Bürgermeisterin ist fast unten. Rubble, es ist so schön, dass du da bist. Ich liebe diese Stadt, aber ich mag es nicht, so hoch über ihr zu thronen. Vorsichtig fuhr Rubble den Kran seines Baggers aus, an dem ein langes Seil mit einem Greifer hing. Steigen Sie auf Rubbles Greifer und halten Sie sich gut fest. Gut, mach ich. Ich bin gleich wieder bei dir, Henrietta. Das Huhn schlief immer noch, als Rubble den Greifer mitsamt der Bürgermeisterin langsam absenkte. Ist mein Sausewind hier vorbeigekommen? Alex und Herr Segelohr dagegen waren hellwach. Sausewind? Haben Sie das fliegende Ding etwa erfunden, Herr Segelohr? Das ist absolut richtig. Und ich hab sie geworfen, sozusagen. Sausewind prallte nun gegen die Rathausglocke. Oh, tut mir einen Gefallen und stoppt dieses Tohuwabohu-Wurfdingens. Zu spät, denn die Turboscheibe stieß nun gegen das Seil mit dem Greifer, an dem sich die Bürgermeisterin immer noch festklammerte. Und dieses schwang hin und her. Frau Bürgermeisterin, ich bin fertig mit der Reparatur. Oh, das ist nett von dir, Rocky. Rubble, hol deinen Kranarm rein. Es geht abwärts. Bald hatte die Bürgermeisterin wieder festen Boden unter den Füßen. Oh, danke, Rubble. Dann schaute sie sich aufgeregt um. Wie geht es meinem allerliebsten Lieblingshühnchen? Hast du Frauchen vermisst? Doch Henrietta schnarchte. Köpfe einziehen, Leute! Wieder kam die Frisbee-Scheibe angesaust. Ich fang sie ein! Doch auch Rubble konnte die Scheibe nicht stoppen, sondern wurde wild im Kreis herumgedreht. Mir wird ganz schwindelig! Was sollten sie tun? Kann man sie irgendwie ausschalten, Herr Segelohr? Einen Anknopf habe ich eingebaut, aber einen Ausknopf habe ich vergessen. Dann brauchen wir wohl mehr Hilfe. Ryder griff nach seinem Pawpad. Chase, wir brauchen dein Netz, um eine fliegende Frisbee zu stoppen. Das ist ein Fall für Chase. Der Polizeihund machte sich sofort auf den Weg, während die Frisbee-Scheibe am Hundesalon vorbeikam, vor dem Katzi in der Sonne lag. Allerdings nicht mehr lange. Der Sausewind hat sich Katzi geschnappt. Ich hol sie zurück. Noch nicht, Chase. Jetzt, wo sie Katzi hat, müssen wir noch vorsichtiger sein. Und was sollen wir tun? Jetzt kann nur noch der beste Frisbee-Fänger in der Abenteuerbucht uns helfen. Wer? Da kam wohl nur einer in Frage. Robohund! Der Robohund war wieder vollständig aufgeladen, sodass Ryder ihn mit der Fernbedienung steuern konnte. Und in kürzester Zeit war er zur Stelle. Robohund, fang diese Frisbee! Sofort sauste der Robohund hinter der Turboscheibe her und schnitt ihr den Weg ab. Allerdings fiel Katzi dabei herunter. Chase, dein Netz! Ruff, Netz! Das Netz flog durch die Luft, kam am Boden auf, Katzi landete genau in der Mitte, federte ab und sprang hinunter. Unterdessen schnappte der Robohund nach der Scheibe. Robohund hat sie erwischt! Aber auch er wirbelte jetzt im Kreis herum. Oder hat die Frisbee ihn? Immer schneller wurden die beiden, bis der Robohund losließ und die Frisbee-Scheibe davonsegelte. Wie sollen wir sie nur jemals stoppen? Mit Teamarbeit. Ihr helft alle mit, sie zu bremsen. Dann kann Robohund sie runterholen. Alles klar! Ja! Marshall! Den Anfang machte der Feuerwehrhund. Wasserdüsen! Der Wasserstrahl traf die Scheibe und sie änderte die Richtung. Rubble, geht los! Auch Rubbles Greifer gab ihr einen Schubs. Chase! Ruff, Tennisballkanone! Die Tennisbälle prallten gegen die Frisbee-Scheibe, die wie wild herumtrudelte. Und jetzt bist du an der Reihe, Robohund. Wieder schnappte der Robohund zu und brachte die Scheibe zurück zum Boden, wo Rocky sofort die Batterien entfernte. Geschafft! Nachdenklich hob Herr Segelohr seine Erfindung auf. Ich muss wohl noch ein bisschen daran arbeiten. Oder einen Ausknopf einbauen. Vielen Dank, Paw Patrol, dass ihr uns wieder mal gerettet habt. Oh, bei dir, Robohund, bedanken wir uns besonders. Das haben wir doch gern gemacht. Wenn wieder mal eine Frisbee außer Kontrolle gerät, ein Anruf reicht. Oh nein! Darauf musste Ryder nicht lange warten. Nicht schon wieder. Ich hab's geschafft! Sie ist richtig gut geflogen. Jetzt hatte Alex den Bogen raus. Ja!